übertrüge frisse Kraft. Sag mir, was ist mit dir los? Warum hatest du mich so? Doch ich kann es auf dem Level meines Vater mit Niveau. Wieder mal sitzt es mit dem Ratten in einem Loch. Wieder mal findet ihr in Kacke diesen Smog. Wieder mal schreibe ich die Lieder gegen Qual. Wieder mal wollt ihr mich haten, doch das ist mir jetzt egal. Es gibt einen Fick auf Voice, ob ich disenttäusch. Ist mir sowas von egal, ihr seid nur witzig, täuscht. Lächerlich und kranker, erbärmlich und kranker. Versucht ihr mich zu ficken, ey, man denkt nicht, dass ihr Angst macht. Sie wollen nur ein Stück vom Kuchen, meine Skills, meine Flows. Du musst dein Glück selber suchen, Bruder. Ey, denn der Weg ist das Ziel. Man trainiere jeden Tag, dann bleibst du stehen, gibst dir Stil. Du riechst nichts ab, jeder wie er es verdient hat. Ich platten ist so einfach, bügel dich wie meine Jeans platt. Und ich gebe niemals auf, es am Mucker Z die Doppel-Ella und ich bin jetzt raus. Das ist Hass, was dich so wütend macht. Das ist Trauer, es ist Wut oder trügerische Kraft. Sag mir, was ist mit dir los, warum hatest du mich so? Doch ich kann es auf dem Level, Mann, ich wollte mit Niveau. Das ist Hass, was dich so wütend macht. Das ist Trauer, es ist Wut oder trügerische Kraft. Sag mir, was ist mit dir los, warum hatest du mich so? Doch ich kann es auf dem Level, Mann, ich wollte mit Niveau. Alles im Arsch ist mir auch scheißegal. Ich setze schon immer auf Kante bei Kopf oder Zahl, also sag mir bitte was. Ist falsch oder richtig? Grundeinstellung gegen den Staat bleibt zu sagen, fick dich. Und das ist nun mal meine Natur. Ungestreckte Scheiße, 100% pur. Und du erzählst davon, was andere erzählen. Du lebst dein Pseudonym, ich lebe ein anderes Leben. Und deswegen erntest du von mir krassen Disrespekt. Und nicht nur aus dem Grund, weil ich Hip-Hop schätze. Ich steh auf Schwarz, Chrom, andere Treiben ist viel zu bunt. Die Luft wird schnell stickig hier im Untergrund. Und deswegen mach dich hier lieber aus dem Staub. Denn für deine Hilferufe sind die Ohren hier taub. Die wird belogen, Bedrohung, am Ende wirst du ausgeraubt. Erst dein Hab und Gut und dann am Ende, was du glaubst. Das ist Hass, was dich so wütend macht. Das ist Trauer, es ist Wut oder trügerische Kraft. Sag mir, was ist mit dir los, warum hatest du mich so? Doch ich kann es auf dem Level, Mann, ich wollte mit Niveau. Das ist Hass, was dich so wütend macht. Das ist Trauer, es ist Wut oder trügerische Kraft. Sag mir, was ist mit dir los, warum hatest du mich so? Doch ich kann es auf dem Level, Mann, ich wollte mit Niveau.